Die fortschrittlichen Menschen der Welt verehren den Genossen Kim Il-sung hoch. Zu seinem 22. Todestag wurden in vielen Ländern, wie in Russland, Iran, Uganda und Venezuela, die Gedenkkomitees gegründet, deren Mitglieder die namhaften Persönlichkeiten des politischen und gesellschaftlichen Lebens sind. Weltweit fanden einige hunderte Male die politischen und kulturellen Veranstaltungen wie Gedenktreffen und Seminare über seine Verdienste statt. Zum 8. Juli veröffentlichten die Persönlichkeiten der Parteien und der politischen und gesellschaftlichen Kreise und die Organisationen, darunter der Generalsekretär der KP Neuen Jugoslawiens in Serbien und die Organisation für Freundschaft und Unterstützung für die DVRK in Italien, Erklärungen und Stellungnahmen und die Massenmedien der Welt wie Großbritanniens und der Demokratischen Republik Kongo, Beiträge über die unvergänglichen Verdienste von Kim Il-sung. Der König und die Großkönigin Kambodschas schickten der Botschaft der DVRK die großen Blumenkörbe. Die Prominenten der Regierungen, Parteien und Organisationen verschiedener Länder besuchten die Vertretungen der DVRK in ihren Ländern, legten an den Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il und an Bild- und Kunstwerk, in denen Kim Il-sung und Kim Jong-il zusammen sind, Blumenkörbe und Sträuße nieder und verbeugten sich davor.